penetrated every crack and every hole and fill the rooms with sick and gray bars for the souls. I wanna make friends with my ghost. Travel by the speed of light. You say you know me in chemistry, raise a beat catastrophe. Alright. Way too many models in this town, building way too perfect homes. Sit in quiet corners with the hope that we won't show white satellites. Strangulize the highest fires and everybody feels like victims. Executioners and fold us all alike. I wanna make friends with my ghost. I wanna know all what they know. I wanna be the first to go where the dead only goes. I wanna make friends with my ghost. Ihr hört den Sunday Service Empfang beim Freien Sender Kombinat hier in Hamburg und eben gerade gab es Musik von einem Herrn namens Christian Harting, der kommt glaube ich aus Dänemark und hat schon im Januar eine Platte veröffentlicht mit dem Titel Float. Da wollte ich nochmal gerne einen Track spielen, habe ich getan und hat auch einen Titel gehabt und zwar Feathered Ghosts. Hier geht es ja weiter wie immer mit den Konzerttipps, aber bevor wir dazu kommen, noch ein bisschen Musik, wie immer ein bisschen liegen gebliebenes aus den letzten Wochen, also nicht ganz brandaktuell. Aktuell aber auch nicht wirklich unhörbar, sondern eigentlich eher die Perlen, sage ich mal. Ne? Acquaintances sind eine Band aus den USA, bestehen aus Leuten, die ansonsten auch bei Don Caballero, Thumbnail oder auch anderen mitmachen. Ted Leo at the Pharmacist zum Beispiel auch dabei. Acquaintances haben ihr Debütalbum veröffentlicht oder gleichbetiteltes Album veröffentlicht im April irgendwann. Und hier nochmal ein Song mit dem Titel She Never Sleeps. Never wakes up. Never Sleeps. Das waren Acquaintances. Wirklich wundervoller Track, wie ich finde. Erinnert mich ein bisschen an die frühen Sonic Youth. Und ja, das Plattencover etwas makaber. Ein ganzer Einkaufswagen voller menschlicher Totenschädel. Vielleicht kann sie ja deshalb nicht schlafen. She Never Sleeps, der Track gerade eben. Und wir hören noch einen Song von Acquaintances von ihrem gleich betitelten Album, weil es so schön ist. Say All the Right Things. Sepia Tone oder Sepia Tone wahrscheinlich auch ausgesprochen. Zwei Bekannte des Musikgeschäfts. Zum einen ist das Hugo Reyes, kennt man von seiner Band Hugo Reyes and the True Spirit, aber auch als Gründungsmitglied von den Bad Seeds, also Nick Caves Band aus Australien. Und zweiter Bund ist Marta Kolika, eine sizilianische Sängerin und Songwriterin. Die beiden haben schon mal vor 8 Jahren eine Platte veröffentlicht, Dark Summer, damals betitelt. Jetzt gab es im Frühjahr ihr neuestes Werk Echoes On und von Sepia Tone war gerade der Track Morning After zu hören. So, weiter geht's hier beim Sunday Service mit den Konzerttipps und wir fangen an mit Donnerstag, den 17. Juli und ein Tipp nicht für Hamburg, sondern für Lübeck, ist ja nicht so weit weg und wer den Weg in den Norden antreten möchte, der kann sich dort Embryo anschauen. Embryo, eine der bekanntesten und eine auch der wahrscheinlich besten Krautrock-Bands ever, sind auch schon natürlich wie alle Krautrock-Bands in die Jahre gekommen, aber spielen live und zwar im Treibsand in Lübeck. Und hier kommt ihr Song What's Happening. Das war der Track What's Happening von Embryo. Die alten Krautrockhelden spielen live und zwar am Donnerstag, den 17. Juli im Treibsand in Lübeck. Also es gibt, glaube ich, auch noch einen Treibsand in Hamburg. Da findet das Ganze nicht statt, also nicht verwechseln. Und ja, wenn ihr Lust habt, fahrt nach Norden. Am gleichen Tag spielen The No Twist in Hamburg, die Band um die beiden Brüder Micha und Markus Acher und dann noch Martin Gretschmann alias Konsole mit an Bord, haben vor kurzem mit Close to the Glass ihr neuestes Album veröffentlicht. Davon haben wir hier erstmal den Titeltrack. Close to the Glass, das waren The No Twist, als die Band im Frühjahr ihr inzwischen schon, weiß ich gar nicht, fünftes, sechstes Album veröffentlichte, vielleicht auch das siebte, aber auf jeden Fall ist es 6 Jahre her, kam ich so ein bisschen ins Grübeln. Viele schöne und tolle Momente hatten sie einem beschert, sei es auf der Tanzfläche, damals in Indie-Clubs Ende der 90er, als kein DJ an ihren Hit Chemicals vorbeikam, sei es auf Konzerten, bei denen man vor Staunen den Mund nicht mehr zubekam oder später auf Festivals, wo sie eigentlich immer ein Feuerwerk ihrer besten Songs ablieferten und locker alle anderen Headliner an die Wand spielten. Das ist alles natürlich schon ein paar Jahre her. Die Band und auch die Fans sind älter geworden. Das neue Album, dann auch tatsächlich etwas ernüchternd, wie ich finde. Kein schlechtes Album, eben nicht so großartig wie das, was man von The No Twist kennt, mit Tracks wie Chemicals oder Pilot oder Pick Up the Phone. Und naja, trotzdem sind The No Twist live immer einen Besuch wert. Die Band aus Oberbayern spielt am 17.07. am Donnerstag in der Fabrik. Und sie waren erst vor kurzem in Hamburg, haben in der Leisthalle gespielt und da wahrscheinlich dann schon ein, ich spiele unser Album-Pflichtprogramm abgeliefert, weil kurz vor die Platte auch rauskam, hoffen wir, dass es jetzt in der Fabrik wieder ein Best-of-Programm gibt, wie damals auf diesen großartigen Festivals. Hier nochmal ein Track von The No Twist vom neuesten Album. Song heißt 7-Hour Drive. hanging beneath the stars. How they try to kick him off his place. Two towns, no car, and how I long to see you now. Our love is a 7-hour drive. Drive, das waren The No Twist, die Band live in Hamburg und zwar am Donnerstag, den 17. Juli in der Fabrik. Das Ganze natürlich Konzerttipp der Woche dazu mir auf der Homepage auch nachzulesen und nachzuhören, wenn ihr wollt, unter sundayservice.de. Am Samstag gibt es ein Benefizkonzert im Knust und zwar für die Hasenschaukel. Hasenschaukel kennt ihr hoffentlich alle. Dieser kleine Club in der Silbersackstraße hat ja vor kurzem temporär die Türen geschlossen. Es gab auch ein Crowdfunding. Dabei sind über 20.000 Euro zusammengekommen und da werden wir doch wieder aufmachen und zwar pünktlich im September dann mit dem Reeperbahn-Festival. Und ja, da man nie Geld genug haben kann für solche kleinen Clubs, die eigentlich aufgrund ihres aufwendigen Live-Programms und ihrer ja keine Eintrittspolitik dann natürlich auch irgendwie Verluste machen, um das trotzdem ein bisschen noch auf sicheren Beinen zu stellen, gibt es das Woody Bash, welches sonst immer in der Hasenstaukel stattfindet, diesmal im Knust als Benefizkonzert mit vielen Bands dabei: Blimp Rock, Wolf in Loveland, Tim Völker von der Band 206, Monica and the Explosions, Charlie Megira and Modern Dance Club, Ellie sind dabei, dann La Petite Torture, Dino Joubert, Fabrizio Camarata und aus Hamburg die Band Des Königs Goldene. Die haben gerade im April mit Und Los ihr Debütalbum veröffentlicht. Davon haben wir den Song Schnell und Schrill. We'll be right back. nicht leugnen. Und es ist weder gut noch fair. Es ist ja nicht so, sie haben Zeugen. Und die sind blind und tragen Waage und Schwert. Seltsam ist ja so, vielleicht liegt's am Licht, vielleicht am Datum, vielleicht am Wetter, ganz vielleicht oder aber auch nicht. Schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell und schnell. Jeder tut, was keiner will. Und es ist, so wie es muss. Denn ich war, Schreit, so wie es ist. Das ist neu und nicht ich es. Hör die Uhr und sie macht Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter. Schnell und schrill ist dieser Song hier von Des Königs Goldene von ihrem Debütalbum Und Los. Des Königs Goldene und viel, viel weitere Künstler und Acts und DJs gibt es live am Samstag, den 19. Juli in Knust. Das Ganze nennt sich dann Woody Bash Benefits Konzert für die Hasenschaukel. Auch dort, wenn ihr Samstag nichts anderes vorhabt, unbedingt hingehen, den Laden unterstützen und sich vor allen Dingen viele kleine, spannende, hoffentlich Bands anschauen. Da gibt es was zu feiern, und zwar 10 Jahre Broken Silence. Broken Silence ist ein Vertrieb in Hamburg, der damals entstanden ist aus der Pleite von Eva. Eva hat damals auch ein Label, Abkürzung für Energie für alle. Damals eigentlich das Indie-Label in Deutschland, hat dann irgendwann einen Konkurs gemacht und es war ein großer Schock für viele, viele kleine Indie-Labels, die vor allem keinen Vertrieb mehr hatten. Und ja, daraus ist natürlich auch was Neues entstanden. Broken Silence, einer der Ableger von Leuten, die dann das initiiert haben. Auch schon 10 Jahre her inzwischen. Deshalb wird jetzt gefeiert, weil Broken Silence inzwischen auch ein kleines Label ist und auch viele gute lokale Bands veröffentlicht. Und das Ganze wird gefeiert mit vielen Bands in der Astra-Stube. Dabei sind unter anderem keine Zähne im Maul, aber La Paloma-Pfeifen. Die kommen aus Flensburg und hören wir hier mit ihrem Song DSM 2000. Glückwunsch zum Kauf der OSM 2000. 1,77 Meter, 83 Kilo. Blond, ledig und misogam. Achtung, manchmal kommt Qualm aus der vorderen Buchse. Lund im Gesicht, am Filter ist Blut. Kein Kuss, die Lippen kaputt. Die ohne Sabine Maschine. Die ohne Sabine Maschine. Die ohne Sabine Maschine. Die ohne Sabine Maschine. Die Russians too. She's not in love with you. Die ohne Sabine Maschine. Die ohne Sabine Maschine. Die ohne Sabine Maschine. Die ohne Sabine. Sabine Maschine DSM 2000, ein Track von Keine Zähne im Maul, aber La Paloma Pfeifen von ihrem Album Postsexuell, letztes Jahr erschienen, tolle Platte. Die Band spielt live in Astra-Stube nächsten Sonntag, den 10., den 20. Juli. Das Ganze im Rahmen von 10 Jahre Broken Silence. Neben Keine Zähne im Maul, aber La Paloma Pfeifen treten dort auch auf Average Engines, Planner, Death Hoax und auch Mrs. Next Match. Die Band kommt aus Hamburg, hat gerade eben mit wie heißt die Platte noch? Die heißt, jetzt habe ich sie hier liegen gerade, die heißt, für Leute, die schon alles haben, genau, eine Platte rausgebracht, davon auch natürlich ein Track, und zwar Ich liege im Trend. Meine Drogen habe ich gleich gefunden, das Leben bis dato verflucht, die Drogen habe ich gleich genommen, das Leben erst gar nicht versucht. Das kann man ja auch alles wohl so machen. Belehrend wirkt dabei oft nur die Zeit. Das Leben hat ein Recht drauf, dich zu zeichnen. Nur bin ich für das Bild dann auch bereit. Und ich liege im Trend und kann mich nicht mehr bewegen. Ich hielt mein Leben für verwegen und zugegeben. Der Langeweile wegen. Nimm meinen leeren Raum als Bild, tapeziere den mit Absurdität und mach das Fenster in ihm auf und lüfte mal durch, und so verfliegt auch die Morbidität. Und es entbehrt sich jeder Logik in einem Anflug von Sentimentalität. Nur horch, was kommt von draußen rein. Es ist ein Raun der Mortalität. Und ich liege im Trend und kann mich nicht mehr bewegen. Ich hielt mein Leben für verwegen und zugegeben, der Langeweile wegen. We'll be right back. den mit Absurdität und mach das Fenster ihm auf und lüfte mal durch und so verfliegt auch die Morbidität und es entbehrt sich jeder Logik in einem Anflug von Sentimentalität. Nur horch, was kommt von draußen rein. Es ist ein Raum der Mortalität und ich liege getrennt und kann mich nicht mehr bewegen. Ich hielt mein Leben für verwegen und zugegeben der Langeweile wegen. Und ich liege getrennt und kann mich nicht mehr bewegen. Ich hielt mein Leben für verwegen und zugegeben der Langeweile wegen. Und ich liege getrennt und kann mich nicht mehr bewegen. Mrs. Next Match, die liegen hier im Trend und ihr könnt sie live erleben. Nächsten Sonntag, den 20. Juli in der Astra-Stube im Rahmen von 10 Jahre Broken Silence. Soviel zu den Konzerttipps hier an dieser Stelle. Es geht weiter mit dem neuesten Album von Beck, Morning Face heißt das Ganze und hier sein Track Turn Away. Turn away from the sound of your own voice, calling no one, just a silence, a deceit around the edge, fall off the avalanche. Hold, hold the light that fixes you in time, keeps you under, takes you over. Once you have spoken. Everywhere. Na, die Band habt ihr hoffentlich alle erkannt. Das waren die Flaming Lips mit einem Track von einem Album, welches schon vor einiger Zeit erschien. Titel des Tracks gerade eben ist The Black at the End of the Good. Und das Ganze von einem Album, welches irgendwie, glaube ich, zum Record Store Day veröffentlicht wurde. Peace Sword heißt das Ganze. Kann auch sein, dass es schon ein Tick älter ist. Auf jeden Fall eine schöne Platte, besser als das, was sie gerade veröffentlicht haben mit diesem 24-Stunden-Song, den sie so ein bisschen zusammengekocht haben auf so 5, 6, 7 Tracks. Ja, dann war doch diese etwas ältere Platte schon von den Flaming Lips. Aiden Knight als nächstes, auch dessen Album Small Reveal ist schon ein paar Tage älter, aber trotzdem schönstes Songwriting hier von einem Herren aus den USA. Sein Track heißt, wie heißt denn er eigentlich? You will see the good in everyone. Hier kommt Aiden Knight. Like anything. Like anything worth doing. The plot is difficult. The voice is low, you are an idiot. Explored the written worm, and now that you see nakedness, will you see the good in everyone? Singing for strangers. Am I singing for strangers? Am I singing for strangers? Sing these harmonies. The eyes are wide in discovery. So I eat peaches in the afternoon. Serenade old men on their balconies. I gave up on trying to pin it down. Am I singing for strangers? Singing for strangers. Am I singing for strangers? Am I singing?